Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Oktober 2016. Nobelpreisträger rechnet mit Zerfall der Eurozone. Februar 2017. EU-Parlamentsvize fordert Griechenlands Austritt aus dem Euro. März 2017. Wegen Niedrigzinspolitik der EZB. Niederlande prüfen möglichen Euro-Ausstieg. April 2017. Französische Präsidentschaftskandidatin will nationale Währung wieder einführen. August 2017. Ökonomen empfehlen Deutschlands Austritt aus der Eurozone. Ein paar Schlagzeilen, die zeigen, es ist einiges in Aufruhr in Europa. Die Gemeinschaftswährung steht in der Kritik. Forderungen, den Euro abzuschaffen, kamen zum Beispiel von den Rechtspopulisten Marine Le Pen in Frankreich und Geert Wilders in den Niederlanden. Aber auch von der Bewegung Cinque Stelle, zu Deutsch Fünf Sterne, in Italien und der AfD in Deutschland. Auch in der Wissenschaft halten manche die Gemeinschaftswährung für eine Fehlkonstruktion. Es gibt bei einigen Ökonomen eine grundlegende Skepsis, ob die Eurozone in ihrer jetzigen Form so funktionieren kann. Daniela Schwarzer, Europa-Expertin und Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und es gibt zwei Antworten, wenn man denn zu dem Schluss kommt, dass sie noch nicht optimal funktioniert. Einige fordern eine Stärkung der Währungsunion, das heißt auch die Einführung von gemeinsamen Instrumenten, beispielsweise einem Eurozonenbudget oder der Vollendung der Bankenunion, einer Kapitalmarktunion. Da gibt es ganz viele Vorschläge, die dazu dienen sollen, die Eurozone besser funktionsfähig zu machen. Das wäre sozusagen die Flucht nach vorn. Mehr Befugnisse, mehr Integration, mehr Europa. Und dann gibt es aber die, die sagen, nein, die Eurozone funktioniert deshalb nicht gut genug, weil die Länder zu unterschiedlich sind. Lautet die Diagnose, die Länder sind zu heterogen für eine gemeinsame Währung, dann wäre die Konsequenz, den Euro abzuschaffen. Oder eben, bezogen auf ein einzelnes Land, aus dem Euro auszutreten. Die jetzige Regierungspartei Syriza hat ja selber mal den Euro-Austritt als Ziel formuliert gehabt, hat dann auch die Bevölkerung gefragt. Das Referendum ging sogar positiv aus. 2015 war das. Da ließ die griechische Regierung die Bevölkerung über die Sparvorgaben der Troika, also von IWF, EZB und Europäische Kommission, abstimmen. Das Referendum war recht chaotisch. Aber klar ist, dass im Prinzip auch die Frage nach einem Verbleib im Euro daran geknüpft war. 61% der Wähler sprachen sich gegen Spardiktat und Euro aus. Aber als sich das Szenario einfach konkreter abzeichnete, wurde auch in der griechischen Diskussion völlig klar, dass der Preis eines Ausstiegs und die Risiken, die damit verbunden sind, so groß sind, dass es doch besser ist, den Anpassungsprozess innerhalb der Eurozone weiter zu verfolgen. Das Wählervotum zu ignorieren, ist ein starkes Stück. Andererseits wusste niemand, wie der Austritt Griechenlands aus der Eurozone eigentlich aussehen soll. In den europäischen Verträgen ist er nämlich gar nicht vorgesehen. Und deshalb ist die Befürchtung auch sehr groß, dass wenn ein Land einen Austritt erklärt, dass das ein sehr ungeordnetes Verfahren wäre, mit allen möglichen Turbulenzen, politische Auseinandersetzungen, Turbulenzen an den Finanzmärkten, Druck auf die volkswirtschaftliche Entwicklung. Deswegen wird der Eurozonen-Austritt von vielen als großes Risiko betrachtet. Was könnte passieren, wenn ein Land aus dem Euro austrete? Banken könnten wegen der Unsicherheit neue Kredite verweigern, Investoren Projekte auf Eis legen, Gläubiger das Geld aus dem Land abziehen. Kurzum, das Land wäre bald pleite. Tatsächlich könnte ein solcher Geldabzug schon einsetzen, wenn ein Land auch nur ankündigt, aus dem Euro aussteigen zu wollen. Man stelle sich nur mal vor, was los wäre bei der Schlagzeile: Griechenland tritt aus dem Euro aus. Die Angst vor dem Trubel, der dann ausbrechen würde, macht die Debatte über einen Ausstieg nicht gerade einfacher. Wenn beispielsweise aus einem Land, das als Austrittskandidat gilt, sehr viel Kapital abfließt, wird das Land geschwächt und dann verstärken sich im Grunde die Argumente für den Austritt möglicherweise. Und das ist dann so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, die durch Marktbewegungen ausgelöst wird. Und vermutlich würden auch viele Bürger ihr Geld in Sicherheit bringen wollen. Es kann auch sein, dass Bürgerinnen und Bürger beschließen, auf Nummer sicher zu gehen und ihr Geld aus den Konten holen. Denn natürlich ist im Zuge eines Austritts aus der Währungsunion es auch möglich, dass einige Banken pleite gehen. Dann werden sie natürlich ihr Erspartes aus den Banken rausziehen. Und das nennt man dann ein Bankrun, also dass die Konten geleert werden. Und das kann dann in der Tat auch zu Zusammenbrüchen von Banken oder auch einem ganzen Bankensystem führen. Bankrun, Bankpleiten, Staatsbankrott. Ein ungeregelter Ausstieg aus dem Euro könnte heftige Turbulenzen auslösen, mit dauerhaftem Schaden für das Land. Das liegt nicht zuletzt daran, dass viele Fragen bei einem Euro-Austritt völlig offen sind. Welche Währung gilt nach einem Austritt? Gibt es von den anderen Ländern Überbrückungskredite, um eine Pleite zu verhindern? Wie verhalten sich die Zentralbanken? Zu solchen Fragen steht in den EU-Verträgen nichts. Und das hat seinen Grund. Denn die Union ist laut EU-Vertrag angelegt als eine immer engere Union der Völker Europas. Es gibt also formal nur eine Richtung, und zwar die nach vorn. Rückschritte, gar eine Rückabwicklung des Euros, sind nicht vorgesehen. So muss man wohl auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verstehen, als sie 2010 angesichts der Euro-Krise im Bundestag die mittlerweile oft zitierten Worte sagte: Scheitert der Euro, dann scheitert Europa, und das darf nicht passieren. Damals stimmten die Abgeordneten über Maßnahmen zur Stabilisierung des Euros ab, die, laut Merkel, alternativlos seien. Um zu verstehen, warum dem Euro so große Bedeutung beigemessen wird, muss man sich nochmal vor Augen führen, mit welcher Hoffnung die Gemeinschaftswährung eingeführt worden ist. Ende der 1980er, Anfang der 90er Jahre wollten der deutsche Kanzler Helmut Kohl und der französische Präsident François Mitterrand die Integration der europäischen Staaten vorantreiben. Die Idee war, eine politische und wirtschaftliche Union zu schaffen. Dafür gab es viele Konferenzen mit allen Regierungschefs. Allerdings, auf politische Befugnisse wollte niemand so recht verzichten. Hier konnte man sich nicht einigen. Aber die EU-Mitglieder waren einigungsfähig in der Entscheidung, tatsächlich eine Währung einzuführen, bis spätestens zum Jahr 1999. Und tatsächlich war die Annahme damals, dass dann die politischen Integrationsschritte schon irgendwie folgen würden. Der Euro sollte also der Motor der Integration werden. Deshalb plante man die Währungsunion auch ohne eine weitergehende politische Union. Schon damals warnten einige Ökonomen, das würde nicht gut gehen. Daher wurden strenge Vorgaben gemacht, um die Wirtschaftspolitik der Länder einzuhegen. So wurde beispielsweise der Stabilitäts- und Wachstumspakt, von dem wir heute immer reden, weil es der Rahmen ist, der nationale Haushaltspolitik kontrolliert, der wurde schon vor Einführung des Euro, nämlich im Jahr 1997, beschlossen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt sieht Obergrenzen für die Verschuldung vor. In der Finanzkrise sind weitere Vorgaben und Sanktionen hinzugekommen. Alles, damit sich die Wirtschaftspolitik der Euro-Länder stärker angleicht. Aber anstatt zu integrieren, scheint das Regelwerk die Länder eher zu spalten. Das Votum der griechischen Wähler gegen den Euro war dabei der vorläufige Höhepunkt. Und gleichzeitig der Beginn für linke politische Gruppierungen, die Gemeinschaftswährung stärker in Frage zu stellen. Da haben viele Menschen eher so aus sozialdemokratischem linken Spektrum eine Skepsis entwickelt zum Euro, weil sie gesehen haben, dass eine linke Regierung überhaupt nicht in der Lage war, ihr Programm umzusetzen, von der Europäischen Zentralbank schnell in die Knie gezwungen wurde. Andreas Nölke, Professor für internationale Beziehungen und internationale politische Ökonomie an der Universität Frankfurt. Die linken politischen Gruppierungen kritisieren, dass die Vorgaben, die zur Stabilisierung des Euro eingeführt wurden, eine linke Politik kaum mehr erlauben. Etwa das europäische Semester oder der Sixpack. Das klingt harmlos, nach Studentenleben und ein bisschen Muskeltraining. Tatsächlich aber kontrolliert die EU damit die nationalen Haushalte. Das sind alles Instrumente, die dafür sorgen sollen, dass die Mitgliedstaaten der Eurozone sich nicht zu stark verschulden, dass sie keine zu expansive Fiskalpolitik machen. Und das ist natürlich aus einer sozialdemokratischen oder linken Perspektive, aus der ja das Machen von Schulden, um die Wirtschaft zu stabilisieren, positiv gesehen wird, sehr problematisch. Und deshalb diskutieren auch die Linken Vorschläge für einen Austritt aus dem Euro. Szenario 1: Der Eurexit. Ein Eurexit könnte zum Beispiel so aussehen, dass ein oder mehrere Länder aus dem Euro aussteigen und nationale Währungen einführen. Das könnten wieder etwa Franc, Drachme oder Lira sein. Gleichzeitig werden sie Mitglied des europäischen Währungssystems. Früher kannte man das unter dem Begriff Währungsschlange. Dieses europäische Währungssystem war schon mal das System der Währungen in Europa zwischen 1979 und 1998. Dabei gab es keine freien Wechselkurse, also die Währungen würden nicht frei schwanken, sondern sie existieren innerhalb bestimmter Bandbreiten, die festgelegt sind. Und die beteiligten Zentralbanken müssen intervenieren, wenn der Wechselkurs der Währung aus diesen Bandbreiten ausbrechen sollte. Die nationalen Währungen wären also an den Euro gekoppelt, um größere Schwankungen zu vermeiden. Das alte System gibt es heute sogar noch. Es heißt aber inzwischen Wechselkursmechanismus 2 und hat genau zwei Mitglieder, die Eurozone und Dänemark, das trotz EU-Mitgliedschaft seine nationale Währung behalten hat. Das heißt also, man kann darauf institutionell direkt zurückgreifen. Es wäre heute auch viel einfacher und würde auch besser funktionieren als früher. Denn heute haben wir die Europäische Zentralbank, die das Wechselkurssystem organisieren könnte. Denn von Zeit zu Zeit müsste die EZB die Bandbreiten, innerhalb derer die Wechselkurse schwanken dürfen, neu festlegen, damit sie weiterhin zur Wirtschaftskraft des Landes passen. Ein Wechselkurssystem mit nationalen Währungen wäre flexibler als der Euro, weil es stärker auf die nationalen Belange abgestimmt werden kann. So jedenfalls argumentieren die Befürworter des Eurexit. Damit ein Euro-Austritt nicht im ganz großen Chaos endet, müsste das Land aber einige Bedingungen erfüllen und Vorkehrungen treffen für die Übergangszeit. Zunächst einmal müsste das Land auf kurze Sicht einigermaßen unabhängig sein von den Finanzmärkten. Sonst könnte es schnell pleite gehen. Das heißt, es wäre wichtig, dass die Steuern und anderen Einnahmen des Landes höher sind als die laufenden Ausgaben. Das Land müsste also in der Lage sein, quasi sie laufend zu finanzieren. Das war in Griechenland beispielsweise über längere Zeit nicht der Fall. Inzwischen wäre das so. Dann käme als nächstes natürlich eine vorübergehende Einstellung des Schuldendienstes. Später würde man dann verhandeln darüber, in welchem Ausmaß das wieder aufgenommen wird. Daneben müsste das Land Kapitalverkehrskontrollen einführen, um zu verhindern, dass die Menschen Geld außer Landes schaffen. Für die Bürger würde das zum Beispiel bedeuten, dass jede größere Überweisung ins Ausland genehmigt werden muss. Und es stellt sich die Frage, womit die Menschen während einer Übergangszeit von vermutlich ein paar Wochen bezahlen. Da es lange dauert, eine Währung zu drucken, würde der Staat zunächst wahrscheinlich Schuldscheine herausgeben, die die Funktion einer Währung einnehmen würden, bis die neue Währung gedruckt ist. Und in den Jahren darauf würden sich dann vermutlich viele Leute streiten, in welcher Währung sie alte Rechnungen begleichen müssen. Sie können sich ja vorstellen, dass es Tausende und Zehntausende von Verträgen gibt zwischen Wirtschaftssubjekten in einem bestimmten Land, das dann aussteigt, und in anderen Ländern der Eurozone. Man würde sich natürlich in jedem dieser Fälle darüber streiten, ja, welche Währung gilt denn jetzt? Das alles ist sehr kompliziert, hat für das ausgetretene Land aber einen ganz entscheidenden Vorteil. Es könnte anschließend wieder eine nationale Geld- und Wirtschaftspolitik machen, unabhängig von Europäischer Zentralbank und EU-Vorgaben. Länder wie Griechenland oder Italien würden ihre nationalen Währungen abwerten. Das ist bei einer Gemeinschaftswährung nicht möglich. Ein Euro ist überall einen Euro wert. Mit einer nationalen Währung könnte man für einen Euro aber etwa in Griechenland 2 griechische Drachmen bekommen. Oder nach einer Abwertung 3 oder 4 Drachmen. Der Wert der nationalen Währung würde besser zur Wirtschaftskraft des Landes passen. Die Abwertung der Drachme würde dazu führen, dass griechische Waren auf dem Weltmarkt günstiger werden. Die Unternehmen könnten mehr exportieren und mehr Gewinne machen. Und das würde die Produktion ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Kurzum, läuft alles wie geplant, würde es letztlich zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in dem Land kommen. Geht der Plan allerdings nicht auf, hat man letzten Endes weder den Euro noch die Wirtschaft in Fahrt gebracht. Und das Land steckt möglicherweise in noch größeren Schwierigkeiten. Szenario 2. Die Einführung der Guldenmark. Auf- und Abwertungen der Währungen spielen auch bei einem anderen Alternativszenario eine entscheidende Rolle, dem Konzept der sogenannten Guldenmark. Mein Konzept sieht vor, dass man für die Länder, die gut dastehen, die Möglichkeit schafft, eine Zweitwährung, die Guldenmark, so habe ich das genannt, als Kompromiss zwischen den Niederlanden und Deutschland einzuführen und ihnen damit die Möglichkeit zu geben, sich monetär vom Euro abzuwenden. Markus C. Kerber, Professor für öffentliche Finanzwissenschaften und Wirtschaftspolitik an der Technischen Universität Berlin. Statt zu den alten Währungen zurückzukehren, würden einige Länder also ein neues Zahlungsmittel einführen. Und zwar solche Länder, in denen eine ähnliche Vorstellung von Geld und Wirtschaftspolitik herrscht. Gemeinsames Geld ist gemeinsames Schicksal. Und dort, wo man die gleichen kulturellen Auffassungen von Geld, vom fiskalischen Wirtschaften, vom Wirtschaften grundsätzlich hat, da kann man zusammengehen. Nach Vorstellung Kerbers wären Deutschland und die Niederlande dabei die Kernländer. Hinzuzählen würde er aber beispielsweise auch Finnland, Österreich und eventuell Spanien. In den Ländern mit Euro und Guldenmark käme es zu einem Wettbewerb der Währungen. Das ist übrigens eine sehr alte Idee marktliberaler Ökonomen. Die Bürger, zum Beispiel in Deutschland, hätten dann die Wahl, ob sie mit Euro oder Guldenmark bezahlen. Ökonomen gehen davon aus, dass die Guldenmark im Vergleich zum Euro aufwerten würde, weil die meisten Menschen der stabileren Währung den Vorzug geben würden. Und diese Aufwertung wiederum hätte zwei Effekte, einen positiven und einen negativen. Positiv für das private Portemonnaie, man kann nach Amerika fahren und bezahlt nicht mehr so viel. Man kann nach Griechenland fahren und kann sich einen 4-Wochen-Urlaub leisten statt einen 14-Tage-Urlaub, so wie das früher war. Auf der anderen Seite aber hätte die deutsche Exportindustrie mit einer aufgewerteten Währung zu kämpfen. Ihre Waren würden im Ausland teurer, was bedeutet, dass die Exportzahlen einbrechen könnten. Kerber ist da aber optimistisch. Das hat sie bisher immer hingekriegt. Natürlich kann man Aufwertungen von 10-20% innerhalb von 3 Monaten nicht abfangen. Aber es ist nicht schlimmer für eine Volkswirtschaft, als über Jahre mit einer unterbewerteten Währung hausieren zu gehen, weil das natürlich die Industrie auch träge macht. Sie muss sich nicht anpassen. Gleichzeitig wertet der Euro im Vergleich zur Guldenmark ab, weil er weniger nachgefragt wird. Die Kurse könnten sich mit der Zeit weiter auseinanderentwickeln. Das würde die Unterschiede zwischen den Ländern mit und ohne Guldenmark letztlich weiter verstärken. Kerber geht aber ohnehin davon aus, dass die Eurozone langfristig nicht bestehen kann. Das Scheitern des Euros wird schon ein ziemliches Fiasko werden. Aber wenn wir zu wählen haben zwischen dem ungeordneten Auseinanderbrechen oder der evolutionären Entflechtung, dann ziehe ich die evolutionäre Entflechtung mit einer sanften Landung vor. Und eine solche Entflechtung könnte seiner Meinung nach mit Hilfe einer Zweitwährung vonstatten gehen. Guldenmark und Eurexit. Zwei verschiedene Szenarien zum Ausstieg aus der Einheitswährung, die aber eines gemeinsam haben. Beide Seiten, und es ist ja auch in beiden Fällen eher erstmal aus dem akademischen Umfeld gekommen, eint die Einsicht, dass der Euro nicht sehr gut funktioniert für die sehr unterschiedlichen Ökonomien, die dort beigetreten sind. Die Motivation ist aber jeweils eine andere. Bei der Motivation geht es der konservativen Seite im Wesentlichen um die Sorge, dass insbesondere Deutschland und auch andere quasi reichere Ökonomien in der Eurozone in ganz erheblichem Maße zu Unterstützungszahlungen herangezogen werden müssen. Solche politischen Auseinandersetzungen über Hilfeleistungen haben längst begonnen. Die vergangenen Wahlkämpfe könnten dabei nur ein Vorgeschmack gewesen sein. Sie haben ja die Möglichkeit, die Disparität zu kamuflieren und durch Transferleistungen eine Zeit lang zu verstecken und erträglich zu machen, bis irgendjemand sagt, ich bin aber nicht mehr bereit zu zahlen. So, und dann knallt es. In Frankreich sind es die Linksextremen und die Rechtsextremen, die mit diesen Argumenten und mit sehr viel antideutschen Parolen hausieren gehen. Es gibt aber auch noch eine andere Veranlassung, den Austritt zu fordern. Die linke Motivation ist eigentlich eher eine der Sorge um die schwächeren Ökonomien in Europa. Es ist also eher eine solidarische Motivation, die sich sagt, das funktioniert nicht. Wir haben diese extreme Jugendarbeitslosigkeit um 40% in Ländern wie Italien, Griechenland, Spanien. Da wächst eine verlorene Generation heran. Das lässt sich innerhalb des Euros nicht verhindern. Wir müssen da was dagegen tun und deswegen brauchen wir den Euro-Ausstieg. Und was ist mit der EU? Scheitert Europa, wenn der Euro scheitert, wie Angela Merkel gedroht hat? Wie würde es mit Europa weitergehen, wenn ein Land tatsächlich austritt? Und welches Land könnte das sein? Andreas Nölke kann sich Italien als Austrittskandidaten gut vorstellen. Wir haben heute diese sehr hohe Arbeitslosigkeit, vor allen Dingen die Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben außerhalb Deutschlands eine extreme Unzufriedenheit mit der Europäischen Union. Und wenn wir eine Ausstiegsmöglichkeit schaffen und damit die Möglichkeit einer Wiederbelebung der südeuropäischen Ökonomien, dann würde man eigentlich die europäische Integration stabilisieren und nicht destabilisieren. Ansonsten droht uns eines Tages ein chaotisches, konflikthaftes Auseinanderbrechen und das wäre aus meiner Sicht viel schlimmer. Markus Kerber ist dafür, dass die weitere politische Integration erstmal auf Eis gelegt wird und sich die EU zurückzieht auf die Förderung des Handels zwischen den Mitgliedsländern. Ich glaube, wir müssen, um vorwärts zu kommen, müssen uns zurückbesinnen auf die Prinzipien, die aus der EWG eine Erfolgsgeschichte gemacht haben. Das war die Wettbewerbspolitik, das war der gemeinsame Markt, das waren die Freiheiten für den Einzelnen, die wirtschaftlichen Freiheiten. Das heißt also, ich möchte an diesem großen Wirtschaftsraum in jedem Fall festhalten. Der seiner Meinung nach auch mit mehreren Währungen funktionieren würde. Daniela Schwarzer sieht das anders. Sie hält einen Euro-Austritt für ein großes Risiko. In einer Situation, wo man eine Währung tatsächlich teilt, auflöst, neue einführt, gibt es tatsächlich das Risiko, dass es zu großen politischen Verwerfungen kommt. Und dann kann in letzter Instanz natürlich auch die europäische Idee scheitern. Ganz unabhängig davon, welche Vision jemand für Europa und für den Euro hat. Eines sollte Politik niemals sein: alternativlos. Sie hörten Ausstieg aus dem Euro. Was wäre, wenn? Von Maike Broska. Es sprachen Katja Amberger, Herbert Schäfer und Heinz Peter. Ton und Technik Daniela Röder, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.